In Oak Grove läuft es so, wie Danny erwartet hat. Vor seinem Trailer stehen zwei Streifenwagen und ein weißer Transporter von der Spurensicherung. Ein paar Nachbarn hängen herum und gaffen. Vor Ort ist Ella Davis mit 4 uniformierten Polizisten und 2 Spurensicherern, die weiße Schutzanzüge, Handschuhe und Überziehschuhe tragen. Wahrscheinlich hat Davis sich von dem Autotransporter mit Dannys Pickup hierher bringen lassen, also haben seine Nachbarn das auch mitbekommen. Nett. Wenigstens ist Becky nicht da, was eine Erleichterung ist. Am Montag, Mittwoch und Freitag hat sie einen Teilzeitjob bei Freddy's Washeteria. Während sie Waschmaschinen und Trockner leert, Geld wechselt und Kleidungsstücke zusammenfaltet, malt Darla Jean Bilder aus oder liest ein Buch. Aber sie wird es bald erfahren, denkt Danny. Irgendjemand wird es ihr bestimmt brühwarm verklickern. Wahrscheinlich Cynthia Babson, diese Quasselstrippe. Obwohl sein Trailer unverschlossen ist, haben die Beamten auf Gilbert gewartet. Davis kommt anspaziert. Als Danny vorn statt hinten aussteigt, wirft sie Gilbert einen missbilligenden Blick zu, woraufhin ihr Kollege nur mit den Schultern zuckt. »Werden wir da drin irgendwelche Waffen vorfinden, Mr. Coughlin?«, fragt sie. Jetzt ist also Schluss mit Danny, und sie spricht so laut, dass die Schaulustigen es hören können. Will sie denen klarmachen, dass Danny Coughlin eines schweren Verbrechens verdächtigt wird? Natürlich will sie das. Im Nachttisch liegt eine 38er Halbautomatik, eine Colt Commander. Eigentlich will er hinzufügen, dass er eindeutig das Recht auf eine Waffe zur Verteidigung seines Zuhauses hat. Schließlich ist er nie für ein Verbrechen verurteilt worden, aber er hält den Mund. Er sieht Bill Dumfries neben dessen Trailer stehen, mit vor der Brust verschränkten, fleischigen Armen und neutralem Gesichtsausdruck. Mit Bill will Danny sprechen, sobald sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geladen? Ja. Werden wir irgendwelche Drogen, Spritzen oder anderes Drogenbesteck vorfinden? Bloß Aspirin. Davis nickt den Typen von der Spurensicherung zu, die gehen mit ihren Koffern hinein. Ihnen folgt ein Polizist mit einer Videokamera. Er trägt Überschuhe und Nitrilhandschuhe, aber keinen Schutzanzug. »Kann ich mit reingehen?«, fragt Danny. Davis schüttelt den Kopf. »Lass ihn in der Tür stehen und zuschauen«, sagt Gilbert. »Das schadet nichts.« Wieder sieht Davis ihren Kollegen missbilligend an, aber Danny ist sich ziemlich sicher, dass die beiden das schon öfter durchgespielt haben. Nicht guter Cop, böser Cop, sondern aggressiver Cop und neutraler Cop. Wobei er bezweifelt, dass Gilbert neutral ist, Davis ebenso wenig. Danny steigt die Stufen hoch. Die bestehen aus nackten Betonsteinen. Selbst nach 3 Jahren hält er seinen Trailer in Oak Grove für eine vorübergehende Bleibe, aber auf beiden Seiten wachsen Blumen. Er hat Becky Geld für die Samen gegeben, gesät hat er sie gemeinsam mit Darla Jean. Er steht nun in der Tür und sieht zu, wie die Spurensicherer in seiner Privatsphäre wühlen. Sie ziehen Schubladen auf und öffnen Schränke, sie blicken in den Kühlschrank, den Backofen, die auf der Arbeitsplatte stehende Mikrowelle. Es macht ihn wütend. Das ist der Lohn, wenn man helfen will, denkt er immer wieder. Genau das ist der Lohn. Hinter sich hört er die leise Stimme von Gilbert. Für alles, was die zur Untersuchung mitnehmen, bekommen sie eine Quittung ausgestellt. Danny zuckt leicht zusammen. Er hat überhaupt nicht gehört, wie Gilbert sich genähert hat. Ein verstohlener Dreckskerl ist das. Letztlich nimmt man nur seine Waffe und ein Fleischermesser mit. Einer von den Spurensicherern steckt beides in separate Plastiktüten, die von dem anderen anschließend noch fotografiert werden. Offenbar reicht eine Videoaufnahme da nicht aus. Danny besitzt 3 Steakmesser, aber die werden nicht einkassiert. Wahrscheinlich passt deren gezackte Schneide nicht zu den Wunden, die man an der Leiche von Yvonne Wicker gefunden hat. Als Danny von den Stufen wieder herabsteigt, haben Davis und Gilbert die Köpfe zusammengesteckt. Davis murmelt Gilbert etwas zu. Der zuhört, ohne den Blick von Danny abzuwenden. Dann nickt er und murmelt eine Antwort, bevor die beiden auf Danny zukommen, von neugierigen Blicken verfolgt. Besuch von der Polizei ist im Trailerpark nichts Außergewöhnliches, aber Danny hat zum ersten Mal einen bekommen.